Wow, ja, jetzt wird es ein wenig wissenschaftlich. Wir haben heute nämlich zu Gast den Proton-Podcast. Also wer Hörer vom Proton-Podcast ist, die podcasten so zwischen 6 und 6,5 Stunden. Und ich und ihr werdet wahrscheinlich gespannt sein, wie die das in einer halben Stunde hinkriegen. Viel Spaß mit dem Proton-Podcast. Ja, allerdings. Da wir kein Intro haben, spreche ich das immer persönlich ein. Und so fange ich jetzt auch an. Hier ist Proton. Schönen guten Abend. Mit mir im Studio, das verdächtig nach einem Wohnzimmer aussieht, sitzt der Sven. Hallo. Hallo. Das müssen wir noch üben. Gut. Unser Uli kann nicht. Der hat das lange Wochenende genutzt und ist mit seinen Kindern in Urlaub. Und dann ist natürlich meine Wenigkeit auf Twitter, dann BlackMac42 und der Detlef ist ja gerade schon gesagt worden. Jo. Wir haben es uns hier richtig gemütlich gemacht. Der Sven liegt hier auf dem Sofa und ich liege fast in einem Pöng. Wir halten uns an den Vorgaben von Umwomokum, also schon mal sowas von gar nicht. Und bisher ist da immer was Vernünftiges bei rausgekommen, weil also ich bin immer in meinem Pöng und der Sven sitzt sonst gemütlich hinter seinem Rechner im Stehen 6 Stunden. Das wird wohl nichts. Das machen wir besser nicht. Vom Sound her, wir haben einfach nur unsere iPads geschnappt und sind da jetzt im Teamspeak drinne und haben da unsere normalen Headsets genommen. Falls das nicht ganz hundertprozentig klingt, wir haben in der Sendung haben wir Beyer Dynamics und Zoom HX, H6 und Ultraschall mit Reaper darunter, genau, und dann auch Phonic hinterher, also der Soundqualität wird bei uns dann nochmal ein bisschen besser sein, weil ich ja weiß, dass manche auch ihre Podcasts aussuchen nach der Tonqualität. Könnt ihr jetzt heute keine Rückschlüsse drauf ziehen, aber ich gehe mal davon aus, wir sind zu verstehen, zumindest. Ja, also wie du das schon angeteasert hast, für uns ist das natürlich ein reichlich ungewohntes Zeitfenster, also eine halbe Stunde. Da werden wir heute das erste Mal unsere Erfahrungen mitsammeln. Wir wollen mal gucken, ob wir das hinkriegen. Ich habe mir mal einen Timer gesetzt und ansonsten kommt ja euer Soundsignal, das uns warnt. One-Minute-Warning sozusagen kommt ja dann. Also fangen wir einfach an, unseren Podcast mal vorzustellen von den Rubriken her. Am Anfang labern wir uns erstmal warm. Das geht. Da stehen manchmal nur 5 Zeilen und dann wird da eine halbe Stunde oder eine Stunde raus. Das ist bunte Mischung. Uli erzählt was von seiner Chili-Zucht und alles Mögliche. Vielleicht auch mal eine wissenschaftliche Meldung mit drinne. Was ich gerne mit drinne habe, ist ein paar Podcasts vorstellen, also ein paar Neuvorstellungen oder aus einer Rubrik ein paar mehrere vorstellen. Also was weiß ich, was gibt es an Physik-Podcasts, was gibt es an Astronomie-Podcasts, aber durchaus auch mal in anderen Bereichen. Nächstes Mal habe ich, glaube ich, recht vor, wenn ich das machen werde. Mal gucken. Da muss ich meine Hausaufgaben noch machen. So, als erstes, und dann geht es sofort richtig in die Wissenschaft rein. Und unsere erste Rubrik heißt dort Elemente. Und da wir unser Chemiebeauftragter, der Sven ist, kann der ein bisschen was davon erzählen. Ja, das machen wir dann immer so, die Elemente, so wie sie in der Reihenfolge im Periodensystem stehen. Angefangen haben wir da halt mit dem Wasserstoff. Mittlerweile sind wir in der letzten Folge bei Neon angekommen, was chemisch natürlich nicht so viel hergegeben hat. Und dann kommen wir halt dazu, wenn wir so ein Element haben, dass wir gerne dann auch mal etwas andere Themen erfüllen. Wir haben zum Beispiel beim letzten Mal dann komplett abgeschweift in Richtung Neonröhre und damit zu Gasentladungslampen und so. Aber ansonsten, wenn das chemisch was hergibt, dann gibt es erstmal so Maße, Gewichte, also den Steckbrief des Elementes und dann interessante Reaktionen und Verbindungen und auch gewisse andere Eigenschaften und auch Anekdötchen dazu. Ja, genau. Ja, nächste Rubrik geht dann auch meistens wieder sofort an den Sven, weil das geht sowieso wieder voll in die Chemie. Manchmal teilen wir es uns, das geht sowieso ein bisschen bunt durcheinander. Hauptsächlich kümmert er sich darum, das nennt sich dann Moleküle. Die Vorstellung machen wir eben weiter hinten. Du hast ja das Skript gesehen, ne? Da machen wir das. Gehen wir gleich weiter zum Freiraum. Der Freiraum, da kann im Prinzip zwar alles kommen, aber es ist meistens wissenschaftlich. Zurzeit habe ich mir das Ding geowned und mache da so Physik und bin da zurzeit gerade in der Quantenphysik ein bisschen unterwegs. Brauche da oft die Physik, um nachher die Technik zu erklären, die ich dann später entweder in späteren Sendungen oder in der gleichen Sendung verbrauche. Das kann aber jederzeit noch anders werden. Der Freiraum heißt nicht umsonst so. Da haben wir auch schon was gemacht zur Musikindustrie oder wir haben uns unterhalten zu, wie war das, Asyl und Flüchtlinge und sowas. Also 80% wahrscheinlich Wissenschaft, aber wir nehmen uns die Freiheit heraus, auch wenn wir finden, dass ein Thema wichtig ist, da auch mal was anderes unterzubringen. Und dann kommt die vierte wissenschaftliche Rubrik, die heißt Wie funktioniert? Das geht vom ganz klein bis ganz groß, heißt also vom Feuerlöscher bis zum CERN. Und da gehe ich auch gleich noch ein bisschen darauf ein, was das alles bedeutet. So, danach kommt die Musik von unserem Baten. Wir haben ja unseren Uli noch mit dabei. Der ist Liedermacher, würde ich sagen. Ne? Ja, kann man sagen. Würde ich auch sagen. Und der hat zurzeit Hausnummer 30, 40 Lieder auf jeden Fall selbstgemachte. Davon nehmen wir jeweils eins, hören uns das in aller Ruhe an, können uns ein bisschen erholen nach der ganzen Anstrengung, bei der ganzen Wissensvermittlung und quatschen dann darüber, was hat er sich dabei gedacht oder was hören wir daraus. Und das ist ganz interessant. Da merkt man auch schon, dass Proton halt eine Doppelbedeutung hat. Proton ist natürlich das Boson. Boson ist richtig, ne? Ja, ne? Das Boson. Nee, die Bosonen sind die anderen. Das sind die kräftevermittelnden Teilchen. Schon mal das Stichwort Vektorbosonen. Das sind doch Bosonen. Naja, nein, das sind die. Jetzt bin ich wieder super. Los. Also, ne? Also, Bosonen sind kräfteübermittelnde Teilchen. Das ist halt zwischen den Quarks in den Protonen und Neutronen zum Beispiel drin. Das ist ganz was anderes. So, und wie heißen jetzt die Protonen in den Neutronen? Das habe ich jetzt gerade nicht parat. Ich glaube Hadronen. Aber Achtung, das ist ein gefährliches Halbwissen. Ja, wenn wir uns mal nicht vorbereitet haben. Wir kochen nur mit Wasser. Wenn das jetzt vorbereitet gewesen wäre, dann hätte man sich natürlich das vorher mal alles noch angeguckt. Ja, haben wir in Folge 1, da haben wir die Grundlagen gelegt, die Katze aus der Kiste. Da haben wir es auch richtig dann. Scheißegal. Auf jeden Fall Proton halt das Teil, was im Atom halt drin ist. Positiv geladen und so und das alles. Und Proton heißt Fürton. Damit ist zwar auch gemeint allgemein für Podcasts, die ich schon seit 10, 11 Jahren schätzen und lieben gelernt habe, als auch Intensiv-Podcast-Hörer, aber eben auch für den Ton halt mit Musik. Und nach der Plattenvorstellung lassen wir das Ganze dann auch noch ein bisschen ausklingen, indem das Sven und ich meistens jeweils eine Platte vorstellen. Wir können sie nur beschreiben, weil die Verträge, die es mit der GEMA gibt, die sind alle für uns nicht sinnvoll und deshalb packen wir dann Spotify und Apple Music Links dabei. Dann kann man sich das anhören, ob es einem gefällt. Das machen wir so. Das Ganze wird verpackt mit Nerdigem, mit Abschweifungen, mit guter Laune und dann natürlich auch mit Input. Und ihr kriegt das ja so gerade mit, wie wir hier so miteinander quatschen. Das läuft im Podcast eigentlich, eigentlich genauso, ne? Wir machen da eigentlich, verstellen ist eh doof. Machen wir nicht. Wir machen das so, wie wir in Natur auch sind. Und wenn wir dann ein Thema finden oder irgendwie ein Stichwort haben, dann können wir auch irgendwo ganz anders landen. Dann geht es halt weiter im Text. Wir haben da ja unser Skript. Und dann kann man sich das halt auch aussuchen, ob man wirklich die vollen 6 Stunden hören will oder eben vielleicht nur Teile davon. Das Ganze ist eh in Kapitelmarken gemacht. Und dann kann man sich ein interessantes Thema halt raussuchen. Und oder man hört sich das Gesamtkunstwerk halt an. Ne? Ich will das Ganze mal so ein bisschen auf eine andere Weise noch einen Überblick verschaffen, was das alles für Themen sind. Also Proton, das ist Physik, Chemie, Botanik, Astronomie und quasi jede andere Wissenschaft, die es auf dieser Welt so gibt, da machen wir nie Grenzen und wir gehen auch innerhalb eines Themas wild durcheinander. Wenn sich das anbietet, hüpfen wir von einer Wissenschaft zur nächsten. Das heißt, Themen, wissenschaftliche technische Anlagen machen wir, wie zum Beispiel den Wendelstein 7X, das ist Fusionsenergie. Wie gerade schon erwähnt, das CERN, Metallchenbeschleuniger, da unten in der Schweiz, ein Stück in Frankreich, glaube ich, noch drin. Ne? Oder zum Beispiel LIGO, sind ja die Gravitationswellen entdeckt worden. Das heißt aber auch Aktuelles, wie, weil es ja 20 Jahre her war, Tschernobyl. Da haben wir drin, wie, was damals passiert ist und warum es zum Unfall gekommen ist. Und dadurch kriegt man indirekt auch mit, wie so ein Kernkraftwerk eigentlich auch funktioniert. Das kann man sich eigentlich, kriegt man da sozusagen noch mit dabei. Und dann bis in die heutige Zeit, da gibt es nämlich eine Menge Baustellen, man hört kaum davon. Mir reden auch manchmal Klartext, da ist die Kacke am Dampfen, das muss man mal so sagen. Also da gibt es Seen, die vor sich hinstrahlen, die sind da offen. Die können theoretisch, wenn da mal ein Damm bricht, irgendwie ins Wasser auslaufen. Das ist unglaublich und das haben wir halt da auch mit untergebracht. Des Weiteren haben wir uns um Abgase gekümmert, hier zum VW-Skandal halt. Erstmal überhaupt, wie läuft das mit dem Katalysator und sowas halt alles. Dann haben wir Klimawandel mit drinnen oder Klimagase. Das haben wir unter CO2 und drunter gepackt. Da haben wir zum Beispiel auch, um das mal zu zeigen, wie breit das dann ist, da haben wir die Photosynthese mit drunter. Und der Sven als unser Blümchenbeauftragte hat C3, C4 und Kampfpflanzen erklärt, was das ist. Und wie gesagt, wer C4 hört, nein. Bei uns geht es zwar des Öfteren explosiv vor und Sven versucht jedes Jahr, jede Sendung einmal Atombombe unterzubringen, was ihm bisher, glaube ich, gelungen ist. C4 ist also knallt nicht, sondern erklär's kurz. Das ist Photosynthese auf höherer Drehzahl, kann man sagen, mit Turbolader. Es gibt die normale Photosynthese mit unseren Pflanzen, die wir bei uns in Deutschland so hauptsächlich haben, die C3 für die Photosynthese. Und die ist abhängig von der CO2-Konzentration. Die C4-Photosynthese ist nicht davon abhängig, die unabhängig vom CO2-Partialdruck und ist deswegen analog zum Turbolader bei einem Motor unabhängig unabhängig ist vom Umgehungsdruck. Und dann geht die Kammpflanzen, ist im Prinzip eine Kombination aus beiden, die halt, wo tagsüber wird Photosynthese betrieben und nachts wird Kohlendioxid fixiert. Ja, und die C4-Pflanzen sind um einiges effizienter. Bei höherer Temperatur, das ist wieder so eine Sache. Also in einem, die haben ihr Temperaturoptimum 30 bis 35 Grad und die normalen, die C3-Pflanzen, die haben das so von 10 bis 25 Grad. Ja, also. Also der Klimawandel ist also was für die C4-Pflanzen. Allerdings wieder der umgekehrte Effekt. Der Klimawandel ist ja maßgeblich durch den Anstieg der CO2-Konzentration der Luft. Und dadurch werden die C3-Pflanzen wieder befördert, weil die ja von dem Partialdruck abhängig sind. Und bei einer höheren Konzentration ist der Partialdruck höher. Und da geht dann den C4-Pflanzen der Vorteil flöten, weil denen das ja egal ist. Ja, habt ihr schon mal kurz einen Einblick gekriegt, auf welchem Level das Ganze hier bei uns so abläuft. Aber wir versuchen das immer so zu erklären, dass möglichst viele mitkommen. Also wir wollten auch ein Stückchen oberhalb dessen sein, was so im Radio und Fernsehen rumläuft. Weil ich finde, da ist auch eine Lücke und ich war da immer relativ unzufrieden mit dem, was da so Wunder der Wissenschaft oder Welt der Wissenschaft oder wie das hieß, auf ProSieben. Galileo, glaube ich, irgendwie sowas. Genau. Also sagen wir mal, vielleicht eher Spektrumniveau, kann man sagen. Machen wir mal weiter mit den Themen, die ich hier stehen habe. Und zwar, das ist zum Beispiel auch Doppelspaltexperiment, Antimaterie, Relativitätstheorie und in die Richtung gehen wir jetzt so, habe ich mir vorgenommen, neuerdings so ein bisschen. Und zwar der CCD-Sensor in der Digitalkamera haben wir letztens gemacht, vor zwei Sendungen und so, ne? In den letzten beiden Sensoren. Ja, vorletzte, glaube ich, was. Aber guckt nach, steht in der Überschrift sogar. Ganz drin. Viel Fotoeffekt, deswegen. Das ist im Moment das ein genau. ziemlich großes Thema. Ja, und das gehört zur Quantenphysik halt. Davon habe ich noch mehr vor in der Richtung. Also den Bereich Technik aus der Physik heraus entstanden. Also ohne diese physikalische Vision hätten wir diese Technik gar nicht. Und da wird einiges noch an Technikerklärungen kommen. Und ich glaube, das dürfte auch vielleicht gar nicht nur Wissenschaftsinteressierte interessieren, wie der CCD-Sensor eigentlich das so aufnimmt, dass daraus Bilder werden. Also ich in der Recherche, weil in der Technik habe ich dann durchaus doch noch einiges Neues auch erfahren. Ich fand das durchaus interessant. Ja, konnte immer reinhören. So, dann habe ich jetzt stehen das nachgelagerte Themen unter Moleküle. Dann erzähl mal ein bisschen, was du so gemacht hast bisher. Ja, im Prinzip Moleküle. Zuerst war wirklich gedacht worden, dass wir uns jedes Mal ein Molekül vornehmen, aber da habe ich mir gedacht, es ist eher sinnvoller, Molekülgruppen, die sinnvoll zusammengehören, zu nehmen. Das Molekülgruppen, das heißt, das haben wir zum Beispiel mal genommen, Säuren. Dann hatten wir mal genommen Kohlenwasserstoffe, wo nur Kohlenstoff und Wasserstoff ist. Also das war alles, was so im landläufig bekannt ist als Benzin, Erdgas und sowas alles. Was hatten wir jetzt letztens gehabt? Farbstoffe. Und das ist immer, da geht es dann halt immer darum, erstmal diese Gruppe vorzustellen, was ist das alles zusammen? Wieso werden die zu einer Gruppe zusammengefasst? Wie sind sie chemisch aufgebaut? Und wie habe ich das? Egal. Grob haben wir es, glaube ich, so hingekriegt, wo es in welche Richtung das Ganze geht. Man kann noch mal ein paar Sachen sagen. Zucker hatten wir, Kohlenhydrate hatten wir. Das war eine Folge, das war zusammen. Fette und Öl hatten wir. Ne? So, also da merkt man dann schon, dass wir dann halt die ganzen Gruppen genommen haben. Und halt CO2 war eine richtig bunte Mischung aus verschiedensten Sachen. Da haben wir mal ein einzelnes Molekül genommen, weil sich das anbot. Ne? Ja, das lag auch daran, dass das war sogar so groß, dass das nicht über mehrere Kategorien noch drüber gegangen ist. Wie gesagt, das war die Sache mit dem Klimawandel. Ja, genau. Genau. Also kann man sich grob was vorstellen, was darunter läuft. Unsere Sendungen, wie man schon gehört hat, sind lang. Sie sind so 6,5 Stunden lang. Der Rekord war bei uns bei über 8 Stunden und wir haben also die Auphonic-Grenze entdeckt, die bei 6,5 Stunden liegt. Das heißt, ein längerer Podcast wird gar nicht erst schön gerechnet. Daher mussten wir das Ganze dann in zwei Teile setzen und das war eben genau diese Sendung, wo Kohlenstoff und Gravitationswellen aufeinander getroffen sind. Die sind dann nun mal gerade entdeckt worden und Kohlenstoff ist so ein Riesenthema, das konnten wir einfach nicht kürzer machen und dann ist die Sendung halt so lang geworden, wie sie geworden ist. Naja, wir haben das Ganze dann in zwei Teile geteilt mit jeweils gut 4 Stunden. Jo, und haben wir aber in Zukunft so nicht mehr vor. Also irgendwo bei 6 Stunden wollen wir uns eigentlich einpendeln, wobei man das im Vorhinein nie weiß. Man macht seinen Text und dann machen wir einfach so lange, so wie das beim Podcast nun mal üblich ist. Wir haben da keinen Redakteur, der sagt so, gleich kommen die Nachrichten, sondern wir machen das, was fertig ist und wenn es so lange dauert, dann dauert es halt so lange. Ne? Und das ist auch schön und gut so. Das ist der Riesenvorteil von dem privaten Podcaster. Also wir nehmen uns Zeit für die ganzen Themen. Wir haben Kapitelmarken, da kann man das Ganze dann sich einzeln anhören. Falls einem der zu lang ist, kann man sich ja was rausholen. Das geht dann eine Stunde oder anderthalb. Und das ist so das, was wir anbieten können. Jetzt machen wir noch einen Ausblick auf die nächste Folge. Wir werden am Freitag, wenn alles klappt und alle Technik steht und so, werden wir wieder aufnehmen und dann wollen wir hier schon mal einen Teaser machen. Es kommen das Element ist ja festgeschrieben, da kommt Natrium. Und das machen wir öfters, dass wenn wir was finden, was thematisch zueinander passt, dann packen wir das gleich in eine Sendung. Deshalb macht der Sven dann danach die Salze. Ich mache dann Photovoltaik und der Uli hat Radar Teil 2. Da gibt es in Teil 5 und Teil 10 schon jeweils einen Teil. Da kennt der sich halt richtig gut aus, weil er dann eine ganze Zeit lang mit zu tun hatte. Und erzählt halt immer über Radartechniken und da gibt es so viel zu erzählen, da kann der noch viele Teile von machen. Das ist eigentlich auch immer ganz interessant. Was wir hier auch mitteilen wollen, ja, wir werden wichteln, auf jeden Fall. Also wir sind auch wieder mit dabei. Und ja, alle reden immer von, oh, Puerto Partida, sie sind jetzt draußen. Wir erwarten jetzt, dass demnächst immer nur gesagt wird, um Gottes Willen, wenn wir Proton kriegen. Weil wer das in dem Stil halbwegs nachmachen will, ja, ist schon ein bisschen aufwendig. Also da steckt schon ein bisschen Zeit drin, das Ganze zu machen. Aber die im letzten Jahr haben das auch so wunderbar gemacht. Und das ist denen auch sehr gut gelungen. Und wir erwarten da jetzt keine 6 Stunden. Aber so 1,5, 2 wäre schon nicht verkehrt. Aber wir lassen uns überraschen. Die anderen müssen sich von gucken, wen wir da so kriegen. Aber das hat letztes Jahr schon so einen Spaß gemacht. Da hatten wir Kopfkino und Ohrengewitter. Und ja, das wird mit Sicherheit am Ende des Jahres wieder ein schöner Spaß. So, damit haben wir unseren Podcast soweit durch. Dann kann ich darauf hinweisen, dass ich unter BlackMac42 auf Twitter aktiv bin. Und ich mache das Gleiche eigentlich wie der Kurt Klaus. Ich mache Podcast-Empfehlungen dort. Eher Wissen und Wissenschaft, aber nicht nur. Es geht auch bunt durcheinander. Und was ich des Weiteren dabei mache, sind wissenschaftliche Texte, also längere redaktionelle Texte aus der Wissenschaft empfehle ich dort. Und das mache ich seit 2011 oder so. Auf jeden Fall schon ein paar Jahre. Und läuft eigentlich ganz gut. Das weiß ich gar nicht. Ich muss mal gucken. Wie viel Uhr haben wir denn jetzt? Wir haben noch 7 Minuten. Ja, gut. Weil ich bin, wir haben ein Treffen auch der Wissenschaftspodcaster, nennt sich Ganz Ohr. Und das hat jetzt 3-mal stattgefunden und am 20. und 23. diesen Monats werden wir uns wieder treffen. Und im letzten Jahr haben wir da was gestartet, das nennt sich Wissenschaftspodcasts. Und das ist eine Internetseite, die wir zu siebt sozusagen redaktionell betreuen. Und da bin ich halt mit dabei. Ist halt http://wissenschaftspodcast.de. Ich schicke den Jungs das auch noch. Dann können die das da in die Shownotes mit reinpacken. Und das ist also jetzt ein Jahr alt. Wir haben so rund 40 Podcasts inzwischen aufgenommen in diese kuratierte Liste. Sie wächst stetig. Wir haben da unsere regelmäßigen Redaktionssitzungen und ja, man kann mal kurz im Redaktionsteam, wer da alles so dabei ist, den Daniel Messner, der macht Zeitsprung. Das wird jetzt nämlich eine Podcast-Empfehlungsaktion auch noch gleich. Der Zeitsprung ist Geschichten aus der Geschichte. Ein Thema wird vorgestellt, quer durch, kann Wissenschaft sein, muss es nicht. Schöne kurze Sendung, 1/2 Stunde lang. Dann ist die Melanie Bartus dabei, die hat Zeit für Wissenschaft. Das sind dann schon eher so 2 Stunden oder auch mal 3 Stunden. Meistens ein Gesprächspartner aus der Wissenschaft. Ja, fast wie Resonator und so, würde ich mal sagen. Nur, dass das nicht von Helmholtz ist, sondern halt, wo ist die? Die ist Innsbruck, ist das, ne? Nein, das war doch Innsbruck oder? Ja, von da kriegt die hauptsächlich ihre Leute her. Es läuft, glaube ich, auch über Innsbruck, die Uni Innsbruck. So, dann haben wir die Ulrike dabei, Kretschmer. Die hat Exponiert Berlin, das ist ein Museumspodcast, die geht immer meistens mit einem weiteren in einem Museum und wenn sie da aufnehmen darf, machen sie das dann gleich live danach. Live nehmen sie dann im Museum auf, was sie so davon halten. Also ich fand zum Beispiel den mit dem Fotografen sehr gut. Der ist irgendwie so 1-2 Sendungen näher und bespricht das dann mit anderen. Auch durchaus mit bekannten Podcastern sind gerne auch mit dabei. Dann haben wir den Martin Rützler. Der ist ja so ein aktiver Mensch, dass eigentlich die meisten ihn kennen müssten. Der hat Radio Mono, der hat Gemalum, der hat das kleine G und den Sendegarten. Besonders hinweisen, also Radio Mono ist immer schön eventmäßig irgendwas, der ist immer auf der MS Wissenschaft jedes Jahr mit dem, oh Gott, ja, oder dem anderen. Auf jeden Fall ist er mit einem von Methodisch Inkorrekt mal zusammen und die gehen da über diese Ausstellung da. Gemalum ist immer eine Geschichte, wird vorgelesen, ein Artikel aus Spektrum und danach unterhalten sie sich darüber. Das macht auch Spaß. Und natürlich ganz besonders hervorzuheben, der Sendegarten, der die Community schlechthin ist für uns Podcaster. Es wird ein Podcaster meistens eingeladen, der kann über seine Podcasts reden, über alles andere. Oder wenn einer Technik irgendwie mitbringt oder irgendeine neue Idee, dann wird die dort vorgestellt. Und das sind schöne kleine Rubriken, eine schöne Truppe zusammen, die das durchzieht. Kann ich nur jedem wärmstens empfehlen, wer das wirklich noch nicht kennt. Dann haben wir den Markus Völter dabei, der macht Omega Tau mit der Nora Ludewig. Das ist hauptsächlich Technik und Wissenschaft, wobei Technik hier nicht so wie beim Geek Talk so Handys und Smartphones und Tablets und Computer, sondern eher so als Beispiel Luftfahrt, Gleisbau, also so richtig Technik zum Anfassen. Kann man so sagen, ne? Du hörst ja Luftfahrt auch, macht gefühlte 30% aus, weil wegen der Segelfliegerei halt. Ja, Markus Völter ist halt Segelflieger. Und kriegt halt ständig auch hochkarätige Leute aus der Luftfahrt vors Mikrofon. Also Piloten, die die U2 geflogen sind, die Space Shuttle geflogen sind und hier, was war das hier? Ich glaube, auf jeden Fall einen Haufen große Flieger, also Concorde-Piloten auch. Sehr empfehlenswert. Ja, und der kriegt auch gute Leute dabei, also auch Leute, die Ahnung von der Materie haben und wirklich in der Wissenschaft irgendwie voll drinstecken. Also, und man muss sagen, die Hälfte ist auf Englisch, aber die andere Hälfte auf Deutsch, wer damit vielleicht nicht so klarkommt, das lohnt sich durchaus. Und dann natürlich Nikolaus Wörl ist noch mit dabei, methodisch inkorrekt, letztens noch geschrieben irgendwo, bei mir auf Platz 1. Besser kann man Wissenschaft nicht verpacken. Wer mal einsteigen möchte und sich gut unterhalten möchte, der sollte methodisch inkorrekt reinhören. Das macht richtig Spaß. Die sind auch so 2-3 Stunden. Ach so, ganz Ohr auch so 2-3 Stunden. Und ja, und wir sitzen da halt alle zusammen, treffen uns monatlich, um die Sachen zu besprechen. Wen nehmen wir auf? Was wollen wir an der Seite noch gestalten, verändern? Die ist auch ständig im Wandel. Ja. Und da wird sich mit Sicherheit immer noch nach und nach immer was ändern. Es lohnt sich also immer mal auf die Seite zu schauen. Und da sind natürlich das Wichtigste, das Zentrale sind halt die Podcasts, die wir vorstellen. Die sind halt mit Abo-Button und verlinkt und mit Kurzbeschreibung oder so. Kann man sich halt durchgucken, ob man was Schönes findet. Wenn einen das Thema interessiert, ist das wirklich eine ideale Anlaufstelle, um schon mal ein paar Podcasts wieder zu entdecken. Boah. Punktlandung. Hätte ich ja nie gedacht. Hallo. Ja, das ist jetzt die Minute, die wir jetzt noch haben. Ja, kann ich nur ganz kurz sagen, ich sehe so gut wie gar nichts. Ich in meinem Ausweis steht blind. Das ist Podcast hören, ist natürlich für die ideal. Ich habe auch ein paar Leuten, die ich kenne, das ans Herz gelegt. Da können wir Terrain-Projekt, kann ich noch vorstellen. Die haben einen Podcast darüber gemacht. Der läuft, ist jetzt gerade zweite, dritte Sendung. Ist, der macht auch den Modellansatz. Auch ein Wissenschaftspodcaster. Egal. Nach Google ist gut. So, ihr dürft uns dazwischen quatschen. Ja, danke ihr beiden. Das war der Proton-Podcast in einer sehr, sehr kurzen, ausführlichen Ausgabe. Ganz, ganz lieben Dank an euch beiden. Ja, hat Spaß gemacht. War eine schöne Sache. Schön, dass es euch gibt. Macht so weiter. Habt ihr das vor, jetzt ein bis zweimal im Jahr zu machen oder was schwebt euch vor? Ich denke schon, dass wir, also wir haben vorhin schon geschrieben, also die Planung geht nächste Woche fürs Frühjahr los. Schön, das freut mich und empfehlen ist wichtig. Gut, ciao. Ciao. Ciao. Ciao, servus.